Übrigens erwähnen die Satzungen in ihrem 10. Teile offen eine Klasse von Ordensmitgliedern, die mit Fug und Recht Affiliierte genannt werden können, nämlich alle diejenigen Jesuiten, welche Bischöfe oder Kardinäle geworden sind. Wer gezwungen worden ist, eine Würde außerhalb der Gesellschaft Jesu aufzunehmen, soll Gott geloben, dass er den Rat des Ordensgenerals oder eines anderen, den der General dazu bestimmt, zu jeder Zeit anhören werde und dass er, wenn er erkennt, dass das, was ihm geraten wird, besser ist, es ausführen werde. Nicht als ob derjenige, der Prälat geworden ist, einen aus der Gesellschaft als Oberen habe, sondern weil er freiwillig im Angesichte Gottes zu dem verpflichtet werden will, was er als das Bessere für den göttlichen Dienst erkennt und weil es ihm gefällt, dass es jemand gäbe, der ihm das mit Liebe und christlicher Freiheit zur Ehre Gottes und unseres Herrn vorschlage. Diese Vorschrift steht zwar mit den allgemeinen kanonischen Bestimmungen, nach denen ein Bischof oder Kardinal nicht mehr seinen Ordensoberen, falls er Ordensmann gewesen ist, sondern nur dem Papste zum Gehorsam verpflichtet ist, in direktem Widerspruche, aber sie ist eben deshalb ein besonders schlagender Beweis für die Starrheit, mit welcher der Jesuitenorden die ihm Angehörenden im Ordensinteresse und aus Ordensegoismus in Dienstbarkeit behält. Nicht kirchliche Bestimmungen sind seine Richtschnur, sondern eigener Nutzen, Erweiterung und Befestigung der eigenen Macht. Man beachte auch, wie geschickt die gewählten Worte den Widerspruch mit den kanonischen Rechten verdecken. Der Prälat gewordene Jesuit hat nicht einen aus der Gesellschaft zum Oberen, das darf ja nicht sein. Er wählt nur freiwillig einen, dem er gehorcht, und das ist zufällig der Ordensgeneral. So sind alle aus dem Jesuitenorden hervorgehenden Bischöfe und Kardinäle satzungsgemäß seine Affiliierten. Doch lassen wir beiseite, was die Satzungen versteckt oder offen über Affiliation sagen. Die geschichtliche Tatsache ihrer Existenz steht breit und groß vor uns. Schon der Stifter des Jesuitenordens, Ignatius von Loyola, hat zahlreiche Affiliationen vorgenommen. So lebte der Spanier Miguel Torres, den Ignatius seinen Augapfel nannte, als Weltmann. Niemand wusste, dass er Jesuit sei und dass Ignatius selbst ihn schon vor Jahren in den Orden aufgenommen hatte. Franz Borgia regierte sein Herzogtum Gandia äußerlich als Herzog lebend, obwohl er schon seit 4 Jahren mit Erlaubnis des Ignatius die Jesuitenprofess abgelegt hatte. Als Borgia dann im Jahre 1724 durch Benedikt XIII. Heilig gesprochen wurde, ist seine Affiliation sogar in die Heiligsprechungsbulle aufgenommen worden. Noch als Herzog von Gandia wurde ihm von unserem Vorgänger Paul III. Auf Bitten des seligen Ignatius erlaubt, dass er mit Wissen von nur wenigen Ordensleuten, den Jesuiten, die Gelübde ablege. 4 Jahre wurden ihm vom Papste bewilligt, um seine Angelegenheiten in Ordnung zu bringen. Ähnlich machte es Ignatius mit dem reichen spanischen Abte Domenech und mit dem weltgeistlichen Vergara, der als geheimer Jesuit fast Großinquisitor von Spanien geworden wäre. Auch den Infanten Don Luis von Portugal gliederte Ignatius als Affiliierten seinem Orden an. Die Belege bei Gotheim, Ignatius von Loyola und die Gegenreformation, Halle 1895, Seite 359 und folgende und Seite 788. Selbst eine ausdrückliche theoretische Anerkennung der Affiliation durch Ignatius besitzen wir. Gewesene Mitglieder anderer Orden wollten sich dem Jesuitenorden offen anschließen. Dem offenen Anschluss lehnte Ignatius ab, ließ aber durch seinen Sekretär, den Jesuiten Polanco, ganz allgemein schreiben: »Ich sehe, dass einige sich der Gesellschaft Jesu verbinden und sie gemäß dem Talente, das Gott ihnen gibt, unterstützen, und obwohl sie eigentlich weder Professen noch Koadjutoren noch Scholastiker sind, erfüllen sie doch beständig dasselbe wie die, welche es sind, und können zu ihrem Teile das Verdienst des Gehorsams besitzen.« In einer aus dem Jahre 1617 stammenden Denkschrift abgedruckt bei Döllinger Reusch, Moralstreitigkeiten, Band 2, Seite 376 bis 390, über die Ziele der Gesellschaft Jesu und über die Mittel, sie zu erreichen, wird mitgeteilt, dass die Jesuiten in England die Anstellung eines Erzpriesters durchgesetzt hätten, der ein Jesuit dem Gelübde nach sei und der die übrigen vom Jesuitenorden unabhängigen Geistlichen wie ein reißender Wolf verfolgt, sie in die äußerste Notlage gebracht und so erreicht habe, dass jetzt fast die gesamte Geistlichkeit Englands Jesuiten dem Gelübde nach seien. Prinz Wilhelm von Oranien übermittelte seinem Gesandten in London, Dückfeld, einen aufgefangenen Brief der Jesuiten von Lüttich an ihre Ordensbrüder in Freiburg im Breisgau, worin mitgeteilt wird, der König von England, Jakob II., des Oraniers Schwiegersohn, habe sich dem Jesuitenorden affiliiert. Selbst Crétineau Joly wagt nicht, den Brief als apokryph zu erklären. Eine wertvolle Bestätigung der hier gemeldeten Affiliation des englischen Königs hat J. Friedrich beigebracht, durch ein Originalschreiben des Jesuiten Ruger aus London vom 13. März 1687 an den Jesuiten Pustala in Mailand, das sich unter den Jesuitenpapieren der Münchner Staatsbibliothek befindet. Codex Nummer 26473. Friedrich, Beiträge zur Geschichte des Jesuitenordens, München 1881, Seite 30 und 78. Abhandlung der Königlich-Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 3. Klasse, 16. Band, 1. Abteilung. Der Jesuit Ruger berichtet dort, dass in der ersten Audienz, die er bald nach seiner Ankunft in London gehabt habe, Jakob II. Zu ihm gesagt habe: Ich bin ein Sohn der Gesellschaft Jesu und die Königin, ich bin ihre Tochter. Wenige Tage darauf habe die Königin ihm wiederholt: Ich habe den Ehrgeiz, eine Tochter der Gesellschaft Jesu zu sein. Ein Aktenstück des 17. Jahrhunderts, Belehrung für die Fürsten über die Art, wie die Patres Jesuiten regieren. Handschrift der Pariser Bibliothèque Nationale, Fonds Italiens, Nummer 986, spricht die Affiliation offen aus. Es gibt eine Klasse von weltlichen Jesuiten beiderlei Geschlechts, welche in blindem Gehorsam sich der Gesellschaft anschließen, indem sie ihre ganze Handlungsweise nach dem Rate der Jesuiten einrichten und jedem ihrer Befehle gefügig sind. Das sind meistens vornehme Herren und vornehme Damen, namentlich Witwen, dann Bürger oder sehr reiche Kaufleute. Insbesondere sind es Frauen, welche die Jesuiten zur Verachtung der Welt anleiten und von denen sie dann Perlen, Gewänder, Einrichtungen und Revenuen erhalten. Eine andere Art von Jesuiten besteht aus Männern aus dem Klerikalen und aus dem Laienstande, die in der Welt mit Unterstützung des Ordens leben und Pensionen, Abteien und Pfründen durch ihn empfangen. Solche müssen geloben, auf den Befehl des Generals das Ordenskleid anzuziehen. Sie heißen Jesuiten in voto. Ihrer bedient sich der Orden auf wunderbare Weise zum Bau seiner Monarchie. Sie werden an Höfen und bei bedeutenden Personen aller Reiche unterhalten, damit sie als Spione dem Ordensgeneral von allem, was verhandelt wird, Bericht erstatten.